sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Mai 2017 beginnen wir mit dem Satellitenunternehmen Eutelsat. Dieser ist das größte Satellitenunternehmen in Europa. Es hat 19 Satelliten im Orbit und es hat auf Verlangen der Türkei bereits im Herbst 2 Sender abgeschaltet und nun will es 4 weitere Sender abschalten. Hierzu eine Pressemitteilung. Dann schauen wir, was unsere sogenannten Sicherheitsorgane machen, mit 2 Artikeln zum NSU und einem zu dem verschärften Polizeigesetz, das jetzt verabschiedet wurde. Und abschließend wollen wir schauen, wie Schiedsgerichte jetzt schon die Politik vieler Länder beeinflusst. Und zwar sind hier Beispiele Spanien, aber auch El Salvador. Eutelsat ist der drittgrößte Satellitenbetreiber weltweit und vermarktet die Kommunikationssatelliten der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, die aus Mitgliedstaaten der EU und Norwegen und der Schweiz bestehen. Und nun ist es nicht nur so, dass dieses Unternehmen sehr viele Satelliten hat, sondern auch auf die Bedürfnisse von Staaten reagiert. Zum Beispiel sind 1999 die serbischen Sender von Eutelsat abgeschaltet worden. So wurden später dann 2008 iranische Sender abgeschaltet. Und nun im letzten Jahr wurden 2 kurdische Sender auf Wunsch der Türkei abgeschaltet. Und in diesem Jahr sollen nun 4 weitere kurdische Sender abgeschaltet werden. Und ja, diese Praxis, diese Wünsche der europäischen Staaten und ihrer Verbündeten ja, zu erfüllen, muss man sagen, bleibt sich also Eutelsat treu. Und hierzu gibt es eine Pressemitteilung von einem der betroffenen Sender, Mednuk, The Voice of Mesopotamia. Wir wollen euch jetzt eine Pressemitteilung von ihnen vorstellen, vom 5. Mai. Ein weiteres Mal möchte der europäische Satellitenbetreiber Eutelsat auf Aufforderung des repressiven türkischen Regimes die Ausstrahlung von kurdischen Fernsehsendern unterbinden. Am 14. April gab das größte europäische Satellitenunternehmen über seine Verteiler die Anweisung, die Ausstrahlung der Sendungen News Channel, Stärk TV und Ronai TV zu stoppen. Der erste dieser Sender strahlt in türkischer Sprache aus, der zweite in mehreren Dialekten des Kurdischen und Ronai TV setzte seinen Fokus auf die Situation der Kurden aus Rojava und sendete in den Sprachen Kurdisch, Arabisch und Französisch. Stärk TV hat seine Sendelizenz in Norwegen, News Channel in Italien und Ronai TV in Schweden. Die Verkündung des Ausstrahlungsverbots geschah zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Presse und Medien in der Türkei ohnehin in einem kritischen Stadium befinden. Die ganze Sache geschieht unter dem Willen eines Präsidenten, der in seinem Land die ganze Macht monopolisiert und all seine Gegner unterdrückt. Mit mehr als 160 inhaftierten Journalisten ist die Türkei aus journalistischer Sicht das größte Gefängnis der Welt. Laut Amnesty International wurden infolge des gescheiterten Putschversuches 156 Medien geschlossen und 2500 Journalisten verloren ihre Arbeit. Reporter ohne Grenzen geben an, dass die Türkei auf Platz 155 von insgesamt 180 Ländern auf der Liste der Pressefreiheit rangiert. In dieser Situation gehört die Türkei zu den Ländern, in denen die Pressefreiheit am meisten verletzt wird. Zu einer Zeit, in der die Türkei international von vielen kritisiert wird, ist die unterstützende Haltung von Eutelsat für die Türkei und gegen das Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit äußerst alarmierend. Im November 2016 wurde Eutelsat für die gleichen Praktiken beim Handelsgericht von Paris für schuldig befunden. Das Gericht entschied, dass Eutelsat die Ausstrahlung von Metnuk TV und Nevros TV wieder ermöglichen und den beiden Sendern eine Entschädigung zahlen muss. Beide Sender wurden im Oktober 2016 stummgeschaltet, nachdem dies von der türkischen Regierung verlangt worden war. Diese Schließung geschah zur gleichen Zeit, als über 20 Fernseh- und Radiosender in der Türkei abgeschaltet wurden. Doch trotz der Entscheidung des Gerichts scheint Eutelsat immer wieder das gleiche Verbrechen wiederholen zu wollen. Wir brauchen eine stärkere politische Reaktion und eine effektivere Gerichtsentscheidung, um die Verbündeten des türkischen Regimes dabei zu stoppen, weiterhin gegen die Freiheit von Presse und Meinung zu verstoßen. Wir verurteilen die Angriffe auf die kurdischen Medien und die Pressefreiheit. Wir rufen alle internationalen Medienorganisationen, die Verteidiger der Pressefreiheit und Regierungen dazu auf, gegen diesen gefährlichen und illegalen Angriff gegen kurdische Medien Stellung zu beziehen. Wenn ihr euch gegen diese Zensurmaßnahmen im Namen des türkischen Regimes wenden wollt und die kurdischen Sender unterstützen möchtet, dann könnt ihr dieses in einer Online-Petition machen. Diese heißt Protest Eutelsat und die findet ihr unter protest-eutelsat.com. Und da könnt ihr für die weitere Ausstrahlung der kurdischen Sender unterschreiben. Von dem Satellitenbetreiber Eutelsat, der auf Interventionen der Mitgliedstaaten der EU oder Norwegen oder der Schweiz immer wieder unliebsame Fernsehkanäle abschalten lässt, kommen wir zu den sogenannten Sicherheitsorganen. Und hier wollen wir euch einmal zwei Artikel zum NSU zu Gehör bringen und dann einen über die Verschärfung bei dem Strafmaß bei angeblichen Attacken gegen Polizeibeamte. Und beginnen wollen wir aber mit einem Artikel aus der Jungen Welt zum NSU und dieser heißt: Wir waren zu dicht dran. Wie viel Staat steckt im NSU? Polizeibeamte fühlen sich vom Verfassungsschutz sabotiert. Es ist lange her, dass im Münchner NSU-Prozess Obduktionsberichte von Gerichtsmedizinern zu hören waren und Angehörige der 10 Mordopfer schilderten, wie es ihnen nach diesen Taten erging. Am 6. Mai jährte sich der Beginn der Hauptverhandlung bereits zum 4. Mal. Die letzte Frist des Vorsitzenden Richters Manfred Götzl für weitere Beweisanträge läuft am 17. Mai aus. In den letzten Wochen bestimmte der Gutachterstreit um die Schuldfähigkeit der Hauptangeklagten Beate Zschäpe das Prozessgeschehen. Eine denkwürdige, wenn auch nicht überraschende Aussage zur Vor- und Frühgeschichte des nationalsozialistischen Untergrunds NSU hat derweil am 28. April ein pensionierter Kriminalbeamter vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in Baden-Württemberg gemacht. Dort geht es schwerpunktmäßig um den Mord an der Heilbronner Polizistin Michel Kiesewetter, deren Dienstwaffe 2011 in dem ausgebrannten Wohnmobil gefunden wurde, in dem auch die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach ihrem mutmaßlichen Selbstmord lagen. Da sowohl die junge Beamtin als auch Mundlos und Böhnhardt aus Thüringen stammten, hatte der Ausschuss Günther Holland, den Ex-Chef der Sonderkommission Rechtsextremismus, Sokurex, im dortigen Landeskriminalamt als Zeugen geladen. Er hatte in der Szene ermittelt, in der sich die Jener Mundlos, Böhnhardt und Schäpe vor ihrem Untertauchen 1998 radikalisierten. Sämtliche Verfahren, die wir bearbeitet haben, sind irgendwo im Sande verlaufen. Es war für mich irgendwo frustrierend, sagte der 67-Jährige laut Nachrichtenagentur dpa. Nach Einschätzung des Beamten hatte der Inlandsgeheimdienst die Finger im Spiel, als seine Soko 1996 nach 1,5 Jahren überraschend aufgelöst wurde. Er mutmaßte, wir waren zu aktiv und zu dicht dran und der Verfassungsschutz hatte einfach Angst, dass wir ihnen das Wasser abgraben. In der Neonazi-Gruppierung Thüringer Heimatschutz, THS, die heute als NSU-Brutstätte gilt, hatten Verfassungsschutzämter bis zu 40 V-Leute geführt. Das ergaben im Jahr 2012 interne Berechnungen der damaligen Untersuchungsausschüsse in Sachsen, Thüringen und dem Bundestag. Der Thüringer Heimatschutzanführer Tino Brandt war 1994 im Alter von 19 Jahren vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz angeworben worden. Im Bundesamt für Verfassungsschutz wurden wenige Tage, nachdem sich der NSU im November 2011 durch Verschickung seines Propagandavideos einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt hatte, die Akten mehrerer V-Leute vernichtet. Der Referatsleiter mit dem Decknamen Lothar Lingen schrieb am 10. November in einer E-Mail, die Akten zu den V-Personen mit den Decknamen Tobago, Tusche, Tröppe, Tonfarbe, Tacho, Tinte und Tarif würden nicht mehr gebraucht. Das Amt hatte sie von der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bis 2003 im Rahmen der Operation Rennsteig mit Schwerpunkt in der Neonazi-Szene Thüringens geführt. Die Klarnamen werden bis heute unter Verschluss gehalten. Michael See, alias Tarif, hat jedoch selbst die Öffentlichkeit gesucht. Im Februar erhob er vor dem mittlerweile zweiten NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag schwere Vorwürfe gegen den Verfassungsschutz. Der Aussteiger wiederholte damit bereits in Interviews getätigte Aussagen. Demnach hatte er dem Geheimdienst 1998 einen Hinweis auf die drei untergetauchten Bombenbastler aus Jena geliefert, der zu ihrer Festnahme hätte führen können. Ein Jugendfreund des Trios habe ihn nach einer Übernachtungsmöglichkeit für dieses gefragt. Davon habe er umgehend seinem V-Mannführer berichtet. Dieser habe ihn aber nach Rücksprache mit dem Amt angewiesen, dem Fragesteller kein Quartier für Mundlos, Böhnhardt und Schäpe anzubieten. Sie blieben bis November 2011 unbehelligt. In seinem zynischen Videoclip brüstete sich der NSU nach eigenen Worten ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte mit einer Mordserie, die bis dahin dem Umfeld und den Communities der Opfer angelastet worden war. Vor Michel Kiesewetter waren, mit einer anderen Waffe, die im Brandschutt der Wohngemeinschaft des Trios auftauchte, 9 Männer türkischer, kurdischer und griechischer Herkunft jeweils bei der Arbeit in kleinen Geschäften erschossen wurden. Der Blumenhändler Enver Simcek im September 2000 und der Änderungsschneider Abdurrahim Özidoğlu im Juni 2001 in Nürnberg. Der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Tezköprü im selben Monat in Hamburg. Im August 2001 töteten die Rechtsterroristen Habi Kilic, der ebenfalls mit Lebensmitteln handelte. In München im Februar 2004 Mehmet Turgut, der an einem Imbissstand in Rostock arbeitete. Im Juni 2005 den Imbissbetreiber Ismail Yassar in Nürnberg und den Schlüsseldienstinhaber Theodoros Bulgarides in München. Im April 2006 wurden zuerst der Kioskbetreiber Mehmet Kubaschik in Dortmund und dann Halit Yozgat in Kassel erschossen. Im Internetcafé des letzten Opfers war zur Tatzeit der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme an einem der Rechner eingeloggt. Der damalige V-Mannführer behauptete inzwischen mehrfach vor Gericht und in Untersuchungsausschüssen, er sei zwar dort gewesen, habe aber von dem Mord nichts bemerkt. Ein kriminaltechnisches Gutachten des Londoner Forensic Architecture Instituts, das am 6. April, dem 11. Todestag Yozgats, in Kassel vorgestellt wurde, zeigte anhand eines Tatortnachbaus, eines Polizeivideos und diverser Tests und Computersimulationen auf, dass dies nicht stimmen kann. Temme, vom Vater des Opfers im NSU-Prozess direkt der Lüge bezichtigt, ist immer noch Beamter, heute im Regierungspräsidium Kassel. Musik. Wir bleiben beim NSU, bei dem NSU-Staatsskandal, und zwar mit einem kurzen Artikel aus der Konkret vom Mai, und der Artikel heißt »Den Schuss nicht gehört«. Temme lügt. Da ist sich Ismail Yozgat, Vater des am 6. April 2006 in Kassel ermordeten Halit Yozgat, sicher. Wir erinnern uns. Bei der mutmaßlichen Ermordung Halit Yozgats durch die NSU-Killer Mundlos und Böhnhardt war in Yozgats Internetcafé rein zufällig ein Beamter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz anwesend, Andreas Temme. Als V-Mann-Führer von Spitzeln aus der nordhessischen Nazi-Szene war er zumindest thematisch nah am Geschehen, behauptet aber hartnäckig, er habe von der Ermordung des 21-jährigen Yozgats nichts mitbekommen, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gerochen. Temmes Darstellung vor den Untersuchungsausschüssen des Bundestags, des Hessischen Landtags und im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München ist nun schwer ins Wanken geraten. Beauftragt von der Kasseler Initiative 6. April hat die Forschungsgruppe Forensic Architecture der renommierten Londoner Goldsmith University das Geschehen in dem Internetcafé zur Tatzeit durch Nachbau des Tatorts, Erstellung einer minutiösen Timeline aus allem zur Verfügung stehenden Aussagen und durch eine Nachstellung des Geschehens wissenschaftlich untersucht. Die Gruppe kommt zu dem Schluss, dass Temme die beiden Schüsse aus der NSU-Tatwaffe Cesca 83 auf jeden Fall gehört haben muss, denn die sind auch in dem Hinterzimmer, in dem er sich aufhielt, noch über 80 Dezibel laut gewesen. Und das ist laut. Temme muss auch den hinter den Tresen Sterbenden gesehen haben, als er das Geschäft Sekunden nach dem Anschlag verließ und 50 Cent auf den Tresen legte. Und schließlich ist der Pulverdampf der Todesschüsse deutlich wahrnehmbar gewesen, so stellen die Forscher fest. Für Temme, dem das Münchner Oberlandesgericht erst vor kurzem aus völlig unerfindlichen Gründen bescheinigt, er sei ein glaubwürdiger Zeuge und es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass der Zeuge Temme und oder eine Verfassungsschutzbehörde in die Ermordung Yozgats in welcher Form auch immer verwickelt sein könnten, wird es nun eng. Nach den Ergebnissen von Forensic Architecture erschüttert auch eine Strafanzeige der linken Fraktion im Hessischen Landtag die Glaubwürdigkeit des ach so glaubwürdigen Ex-Verfassungsschützers. Temme habe nachweislich vor dem Ausschuss in Wiesbaden gelogen, als er zum wiederholten Mal behauptete, er habe von der Cesca-Mordserie vor dem Mord an Yozgat dienstlich noch nichts gehört. Seine Unterschrift auf einem Umlaufdokument beim Hessischen Verfassungsschutz überführe ihn eindeutig der Falschaussage. Vom NSU kommen wir nun zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Diese will nicht etwa die sogenannten Sicherheitsorgane genauer kontrollieren als Folge des Staats-NSU-Skandals, sondern vielmehr will es die Gesetze weiter verschärfen, nicht nur die Überwachungsgesetze, sondern auch die Strafgesetze. Und hierzu ebenfalls aus der konkret vom Mai ein Artikel, und dieser heißt: Autsch, die Bundesregierung arbeitet an einer drastischen Verschärfung der Strafen für Attacken gegen Polizeibeamte. Was für die hiesige Bourgeoisie gilt, gilt auch für ihre Büttel. Die besten Gesetze sind die, die man selber schreibt. Im vorliegenden Fall handelt es sich um das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften, das kurz vor der Verabschiedung durch den Deutschen Bundestag steht. Man sei endlich auf der politischen Zielgerade angekommen und finde die eigenen Forderungen in der zur Abstimmung anstehenden Vorlage des Justizministeriums 1:1 wieder, frohlockte Ende März der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei GdP Oliver Malchow. Anlass war eine parlamentarische Expertenanhörung, bei der ein Vertreter der GdP und sein Kollege Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG das Ergebnis ihrer gemeinsamen Lobbyarbeit begutachteten. Die beabsichtigte Regelung sieht zunächst eine erneute drastische Verschärfung des Paragraphen 113 des Strafgesetzbuches StGB vor. Wer gegen einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr etwa bei einer Festnahme oder Räumung Widerstand leistet, wird künftig in besonders schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren sanktioniert, wobei es ausreicht, eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug dabei zu haben oder sich mit einer anderen Person zusammenzutun. Bis dato musste dem Widerständigen noch die Absicht nachgewiesen werden, die Waffe oder das sogenannte gefährliche Werkzeug bei der Tat zu verwenden. Gemeinschaftliches Handeln an sich war nicht strafbar. Als gefährliches Werkzeug, das übrigens erst 2011 in den Paragraphen 113 StGB Eingang fand, wiederum taugt so ziemlich jeder Alltagsgegenstand, vom Schuh bis zum Kugelschreiber. Vollständig neu gefasst wird der Paragraph 114 StGB. Bisher sanktionierte dieser den Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Jetzt wird hier jedem eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren in Aussicht gestellt, der eine Amtsperson bei einer Diensthandlung tätlich angreift. Als tätlicher Angriff gilt nach allgemeiner Rechtsauffassung die in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf den Körper eines anderen zielenden Einwirkung ohne Rücksicht auf ihren Erfolg. Wer also demnächst bei einer Demonstration einen rundum gepolsterten, mit Schutzhelm ausgestatteten Polizisten wegschubst, weil dieser gerade auf Protestierende einprügelt, sollte sich vorsehen, denn damit sind alle Tatbestandsmerkmale erfüllt. Die feindselige Willensrichtung ebenso wie die unmittelbar auf den Körper zielende Einwirkung. Dass dem besagten Polizisten der Schubs weit weniger tangieren dürfte als ein Mückenstich, gilt nicht als strafmildernd, wohingegen die besonders schweren Fälle selbstverständlich auch in § 114 StGB vorgesehen sind. Aus dem bisherigen § 114 schließlich wird der § 115 StGB. Diesem zufolge kann auch derjenige mit den genannten Strafen belegt werden, der gegen Amtsträgern gleichgestellte Personen oder deren Helfer Widerstand leistet oder diese angreift. In die Neuregelung einbezogen werden zudem Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes. Nach § 113 StGB sanktioniert wird künftig, wer diese bei der Ausübung ihres Dienstes durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt behindert. § 114 StGB greift bei einem sogenannten tätlichen Angriff. Eine drastische Verschärfung erfährt zudem § 125a StGB, besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs. Eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren droht künftig etwa jedem Antifaschisten, der gemeinsam mit Freunden und Genossen Nazis am Besuch einer legalen Veranstaltung hindert und ein gefährliches Werkzeug bei sich führt, selbst wenn er nicht daran denkt, dieses zu verwenden. Begründet wird die repressive Gesetzesinitiative mit der Behauptung, dass tätliche Angriffe, insbesondere gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, permanent zunehmen, wie Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, am 17. Februar im Bundestag erklärte. Von jährlich mehr als 60.000 solcher Attacken wollte Maas nach eigenem Bekunden erfahren haben und verriet damit, dass er nicht in der Lage ist, die ansonsten von ihm gern bemühte polizeiliche Kriminalistik zu lesen. Dieser zufolge gab es 2015 lediglich 33.773 versuchte und vollendete Fälle von Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte, wovon rund 2/3 auf Widerstandshandlungen entfielen. Die Zahl der Widerstandshandlungen wiederum ist seit 2008 stark rückläufig. Wurden seinerzeit von den Polizeistatistikern rund 28.000 solcher Taten gezählt, waren es 2015 nur noch 22.000. Gleichzeitig weist die polizeiliche Kriminalstatistik für 2015 64.371 Polizisten als Opfer der besagten Gewalttaten aus. Im Schnitt wähnten sich also bei jeder wirklichen oder vermeintlichen Attacke rund 2 Ordnungshüter betroffen. Eine Erklärung hierfür liefert der Regensburger Rechtswissenschaftler Henning Ernst Müller mit folgendem Fallbeispiel. Aus einer Demonstrantengruppe wird eine Flasche in Richtung der Polizeibeamten geworfen. Je nachdem, wie eng gestaffelt die Polizisten stehen, können dann mehrere in der Flugrichtung der Flasche stehenden Polizisten als Opfer dieses einen deliktischen Angriffs, versuchte gefährliche Körperverletzung, gezählt werden, selbst wenn kein Beamter von der Flasche getroffen wird. Des Weiteren verweist Müller auf den Umstand, dass deutsche Ordnungshüter vergleichsweise verstärkt geneigt sind, ihre Eigenschaft als Opfer von versuchten Delikten zu registrieren, und illustriert dies am Verhältnis zwischen versuchten und vollendeten Körperverletzungsvergehen. Nach seinen Berechnungen wurden 2015 von der allgemeinen Bevölkerung pro 100 vollendete gefährliche Körperverletzungen 16 Versuche angezeigt. Waren Polizisten betroffen, kamen auf 100 vollendete Taten 125 Versuche. Ein ähnliches Bild bietet sich laut Müller im Fall der einfachen Körperverletzung. Hier kommen auf 100 von der allgemeinen Bevölkerung angezeigten vollendeten Taten 6 Versuche. Werden hingegen Polizisten als Opfer gezählt, entfallen auf 100 vollendete Taten 51 Versuche. Für die Polizeistatistiker, die keine unabhängige Überprüfung ihrer Rechenkünste zu befürchten haben, ist es somit ein leichtes, trotz gleichbleibender oder gar sinkender Deliktzahlen immer höhere Opferzahlen auszuweisen. So wurden 2015 gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik nur 68 Gewalttaten mehr gegen Polizisten verübt als 2014. Die Zahl der im gleichen Zeitraum als geschädigt erfassten Beamten stieg indes um 1.601. Wie kritische Juristen betonen, können solche ausschließlich auf der Selbstwahrnehmung der Ordnungshüter basierende Angaben nicht wie ein objektives Ergebnis einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung behandelt werden. Sie taugen jedoch hervorragend dazu, drastische Sanktionen gegen diejenigen zu legitimieren, die mit der Polizei in Konflikt geraten. Die damit einhergehende abschreckende Wirkung auf potenziell Widerständige ist dabei von der Bundesregierung explizit gewollt. Die Verschärfung und Neufassung der Paragraphen 113 und folgende StGB sorgen dafür, dass der spezifische Unrechtsgehalt des Angriffs auf einen Repräsentanten der staatlichen Gewalt im Strafausspruch deutlich wird, heißt es. Bei den Polizeigewerkschaften kommen solche Aussagen selbstredend gut an. Ausweislich ihrer Publikationen rufen sie schon seit Jahren nach Gesetzen, die den besonderen Unwertgehalt eines Angriffs auf Kollegen durch erhöhte Strafandrohungen zum Ausdruck bringen. Zumal, wenn ihrer Ansicht nach die feindliche Motivation des Delinquenten außer Frage steht. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, lancierte die GdP anno 2010 eine Propagandakampagne, die darauf abzielte, Polizisten in den Augen der Öffentlichkeit gleichzeitig als engagierte Helfer und Opfer schrankenloser Gewalt erscheinen zu lassen. Der Musiker Christian Beck alias Kri B alias Gecko erhielt in der Folge den Auftrag, einen entsprechenden Song zu komponieren, der dann auf YouTube hochgeladen wurde. Seither ist hier ein junger Mann zu hören, der mit weinerlicher Stimme Zeilen wie diese rappt. Er ist auch nur ein Mensch, hat die Uniform getragen. Sie ist auch nur ein Mensch, niedergetreten und geschlagen. Jede Schicht ein neuer Kampf und sie birgt neue Gefahren. Gewalt gegen Polizei, ständig steigende Zahlen. Die argumentative Grundlage für die besagte GdP-Kampagne lieferte eine Befragung von insgesamt 20.938 Polizeibeamten, die das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen im Frühjahr 2010 in 10 Bundesländern durchführte. Dabei gaben rund 2.700 Polizisten an, in der Zeit von 2005 bis 2009 mindestens einen Gewaltübergriff erlebt zu haben, der eine mindestens eintägige Dienstunfähigkeit zur Folge hatte. Die überwiegende Mehrheit dieser Gewaltopfer stimmte laut des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen den Aussagen zu, Prügelknaben einer verfehlten Politik und Müllmänner einer kranken Gesellschaft zu sein. Dies könne zur Distanzierung vom Arbeitsalltag und zu berufsbezogenen Burnout-Erscheinungen führen, warnten die Forscher und verwiesen auf besondere psychische Belastungen für die Ordnungshüter. Bei Demonstrationen begegnet dem Polizeibeamten heute häufiger als früher ein hohes Gewaltpotenzial, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Täter mit Waffen vorgehen, aus einem Motiv der Feindschaft gegenüber Polizei und Staat heraus handeln, häufiger in Tötungsabsicht handeln und häufiger die Beamten in Hinterhalte locken. Mit der anstehenden Verschärfung und Neufassung des Paragraphen 113 und folgende StGB wird nun diesem einmal mehr ausschließlich auf der Selbstwahrnehmung von Polizisten basierenden Befund Rechnung getragen. Insbesondere für die Opfer rechtswidriger Polizeigewalt, von der zumeist Flüchtlinge und Migranten betroffen sind, dürfte dies einschneidende Konsequenzen haben. Sollten sie auf die Idee kommen, Misshandlungen durch hiesige Ordnungshüter zur Anzeige zu bringen, müssen sie künftig nicht nur, wie bisher schon üblich, mit einer Gegenanzeige wegen Widerstands rechnen, sondern auch wegen eines tätlichen Angriffs. Von den sogenannten Sicherheitsorganen kommen wir zu internationalen Schiedsgerichtshöfen. Diese sind ja in so umstrittenen Handelsvereinbarungen wie CETA oder TTIP vorgesehen. Allerdings arbeiten die schon seit längerem. Und wir wollen euch hier zwei Beispiele zu Gehör bringen, wo staatliches Handeln durch Schiedsgerichte beeinflusst wird, und zwar wollen wir da beginnen mit einem Artikel über Spanien von dem Internetportal Telepolis vom 7. Mai diesen Jahres, und zwar heißt der Artikel: Deutsche Energieversorger und Fonds können auf spanische Millionen hoffen. Deutsche Energieversorger und Fonds können auf spanische Millionen hoffen. Nun hat Spanien im ersten Schlichtungsverfahren vor dem Schiedsgericht der Weltbank einen Tritt vor das Schienbein bekommen, weshalb sich auch die deutsche RWE, die Stadtwerke München, E.ON, STEAG oder die Deutsche Bank nun Hoffnung auf viel Geld machen können. Spanien hatte die Vergütung für eingespeisten Solarstrom rückwirkend sogar mehrfach gekürzt, und dafür wurde das Land nun erstmals vor einem internationalen Schiedsgericht verurteilt. So wird der britische Investmentfonds ISA mit Sitz im Steuerparadies Luxemburg nicht vollumfänglich entschädigt, aber er hat 128 Millionen Euro zugesprochen bekommen. Eigentlich hatte der Fonds auf einen Schadensersatz von mehr als 300 Millionen Euro geklagt. Das ist mit Blick auf die mehr als zwei Dutzend Verfahren vor diesem Schiedsgericht natürlich eine klare Vorentscheidung, und die wird Spanien noch sehr teuer zu stehen kommen, wie Telepolis immer wieder prognostiziert hatte. Es war einer von vielen Tricks, mit denen vor allem die Regierungen der Konservativen in den letzten 5 Jahren versucht haben, den Haushalt auch illegal auf Kosten von Investoren zu entlasten. Ohnehin hatte der Atomfreund bei der erneuerbaren Energie massiv auf die Bremse getreten, weshalb aus dem einzigen erneuerbaren Energienmusterland fast wieder ein Entwicklungsland wurde und vermehrt klimaschädliche Kohle im Sonnen-, Wind- und Wellenland zum Einsatz kommen. Der durchsichtige Versuch, das ohnehin weiter enorme Defizit aufzuhübschen, ist gescheitert. Spanische Steuerzahler werden noch viel Geld bezahlen müssen, ohne dafür eine Gegenleistung erhalten zu haben. Das Land, das von der Bundesregierung gerne als Musterschüler gelobt wird, wird es nun schwerer haben, die Defizitgrenze von 3% nach dem Stabilitätspakt einzuhalten, und die Verschuldung wird weiter steigen. Ohnehin war schon bisher davon auszugehen, dass dies nicht einmal 2018 gelingen wird. Experten gehen nach dem Urteil davon aus, dass auf Spanien nun insgesamt Entschädigungen in Höhe von 5 bis 7 Milliarden Euro zukommen. Der internationale Schiedsgerichtshof der Weltbank hat entschieden, dass Spanien gegen den Energiecharta-Vertrag verstoßen hat. Die Charta legt fest, dass die Staaten, die den Vertrag unterzeichnet haben, den Investoren stabile, gerechte, transparente und günstige Bedingungen für die Investitionen in ihren Ländern garantieren müssen. Das bedeutet eine gerechte und gleiche Behandlung und einen kompletten Schutz, heißt es im Artikel 10 des Vertrags, den Spanien 1994 unterzeichnet hat. Viele Kleinanleger haben sogar Haus und Hof verloren, weil sie mit Immobilien für die Solarkredite gebürgt hatten. Deren Verband, Anipia, hatte vorgerechnet, dass die Vergütungen um etwa 40% gekürzt worden seien. Damit wurde aus einer lukrativen Anlage per Regierungsentscheid ein Verlustgeschäft. Auch große Firmen sprechen von einer Milliardenenteignung. Das Problem der spanischen Unternehmen, Kleinanleger, ist, dass sie nicht vor das internationale Schiedsgericht ziehen können. In Spanien sind sie aber aufgeschmissen. Gerichte bis hin zum Verfassungsgericht trauen sich meist nicht, Urteile zu fällen, die sich gegen Interessen der Regierung richten, auch wenn damit gegen die eigene Verfassung und internationale Rechtsnorm verstoßen wird. Der Frage der gekürzten Einspeisevergütung hat das Verfassungsgericht schon eine Klage der Region Murcia abgelehnt. Die war besonders pikant, weil die rechte Regionalregierung gegen die Maßnahmen der eigenen Parteikollegen in der Regierung in Madrid geklagt hatte. Wenigstens hatte der oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr die Beteiligten noch einmal aufgefordert, erneut zu argumentieren, weil auch er Zweifel an der Rechtmäßigkeit hatte. Erwartet wird, dass dieses Gericht die Entscheidung an den Europäischen Gerichtshof weiterreicht, weil auch europäische Rechtsnormen betroffen sind. Angesichts der Entscheidung in Washington vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof der Weltbank sind auch die Chancen für spanische Kläger auf eine Entschädigung nun wieder gestiegen. Zweiter Artikel zu Schiedsgerichten und inwieweit diese staatliches Handeln beeinflussen, ist aus den Lateinamerika-Nachrichten, ebenfalls vom Mai. Und der Artikel mag etwas überraschen. Die gute Nachricht, in der Rubrik ist es zu finden, dieser Artikel. Und er heißt Sieg über Bergbauindustrie in El Salvador. Das Parlament verabschiedet ein gesetzliches Bergbauverbot. Es ist eine Parlamentsentscheidung mit Seltenheitswert. Sie stellt Umwelt- und Menschenrechte vor Profite. Das Parlament von El Salvador hat das Schürfen nach Metallen jeglicher Art verboten, im gesamten Land. Die Zustimmung ist groß, aber es gibt auch Kritik. Jahrelang haben soziale Bewegungen in El Salvador erbittert dafür gekämpft, für das Verbot des umweltschädlichen Bergbaus. Bis vor kurzem hat kaum einer erwartet, dass das Parlament das Anti-Bergbau-Gesetz noch verabschieden würde. Dann ging es aber sehr schnell. Vor einigen Wochen hatte die Kommission für Umwelt- und Klimawandel des Parlaments einen Gesetzentwurf erarbeitet. Am 29. März verabschiedete dann das Plenum einstimmig das 11 Artikel umfassende Gesetz. Einen kurzen Moment lang unterbrachen die linke Regierungsbank, der FMLN, und die rechte Oppositionspartei ARENA ihre Streitigkeiten, um eine einstimmige Entscheidung für den Schutz der Wasservorkommen zu treffen, laut dem Twitter-Account des Parlaments. Im Gesetz wird das Verbot der Erkundung und des Abbaus von Metallen im Tage- und Untertagebau sowie die Nutzung der im Goldbergbau verwendeten Chemikalien Cyanid und Quecksilber unter anderem folgendermaßen begründet. Der metallische Bergbau stellt ein Attentat gegen die Gesundheit der Einwohner El Salvadors dar und birgt ernsthafte Risiken für die Umwelt, indem er durch die Auswaschung von Schwermetallen und hochgiftigen Abfällen Wälder, Böden und Wasservorkommen gefährdet. Für viele Umwelt- und MenschenrechtsaktivistInnen hat die Verabschiedung eine hohe Bedeutung. Viele von ihnen haben die Abstimmung live im Parlament verfolgt. Als wir heute hinter den Glasscheiben des Parlaments standen, haben sich viele von uns umarmt und Tränen der Freude vergossen. Das Gesetz ehrt all jene, die unzählige, schlaflose Nächte in Angst verbrachten oder aufgrund ihres Widerstandes ermordet wurden, schreibt Pedro Cabezas, Mitarbeiter von CRIPDES, einer Partnerorganisation der christlichen Initiative Romeros, auf seiner Facebook-Seite. Die Partnerinnen von CRIPDES haben die Menschen in den betroffenen Gemeinden mobilisiert und lokale Volksbefragungen gegen den Bergbau organisiert. Die sozialen Konflikte rund um den Bergbau in El Salvador haben sich in den vergangenen Jahren verschärft. Der kanadische Konzern Pacific Rim, später Oceana Gold, reichte 2009 eine Klage auf 300 Millionen US-Dollar Schadensersatz beim Schiedsgericht der Weltbank ein. Die Regierung hatten dem Unternehmen aufgrund von Umweltbedenken und fehlender Landrechte nach einer Erkundungsphase keine Abbaulizenz erteilt. Gleichzeitig versuchte das Unternehmen, die Bevölkerung im Verwaltungsbezirk Cabañas für das Projekt zu gewinnen bzw. sie zu spalten, mit dem Versprechen, zahlreiche Arbeitsplätze und vermeintlich wohltätige Projekte zu schaffen, brachte das Unternehmen viele in den Gemeinden auf seine Seite. Die Spaltung der Gemeinden gipfelte in der Ermordung von 5 UmweltaktivistInnen, die sich für den Schutz des Gebietes vor dem hochgiftigen Goldbergabbau einsetzten. Aufwind bekam das Gesetzesprojekt erst, nachdem das Schiedsgericht der Weltbank im Oktober 2016 die Klage des Unternehmens ablehnte und die Rückzahlung von 8 Millionen US-Dollar Prozesskosten an die Regierung El Salvadors forderte. Der Erzbischof Escobar Alas von El Salvador schloss sich der Anti-Bergbau-Bewegung an und reichte Anfang März eine erneute Gesetzesinitiative beim Parlament ein. Es folgten zahlreiche Demonstrationen vor dem Parlament. Am 29. März stimmten dann 69 Abgeordnete, 3 enthielten sich, 3 waren abwesend, für die Verabschiedung und wiesen damit 16 Anträge transnationaler Konzerne auf Konzessionen zurück. Das Gesetz spiegelt die Mehrheit in der Bevölkerung wider. Laut einer Umfrage von 2015 der Zentralamerikanischen Universität in San Salvador lehnen 77% der Bevölkerung den metallischen Bergbau ab. Mit der Verabschiedung des Gesetzes ist das Thema für die Zivilgesellschaft aber noch nicht vom Tisch. Die in der Region Cabañas ansässige Stiftung El Dorado von Oceana Gold hat ihre PR-Arbeit in den vergangenen Monaten intensiviert, indem sie zahlreiche vermeintlich gemeinnützige Projekte in den Gemeinden förderte oder Protestmärsche organisierte. Dabei sprach sie stets von verantwortungsvollem Bergbau. Kurz vor der Abstimmung veröffentlichte Oceana Gold noch eine Stellungnahme und forderte die ParlamentarierInnen auf, die Modernität und Vorteile des Projekts für die Region zu bedenken. Vor einigen Tagen hat Oceana Gold ArbeiterInnen nach San Salvador geschickt, um vor dem Parlament gegen das Bergbauverbot zu demonstrieren. Wir verfolgen diese Aktivitäten mit Sorge, dass wieder zu Gewalt gegen Menschenrechts- und UmweltaktivistInnen kommen könnte, sagt Pedro Cabezas von CRIPDES. Die sozialen Bewegungen fordern nun vom Konzern, die Prozesskosten des Schiedsgerichtsverfahrens zu erstatten und sein Tochterunternehmen Minerales Torogos sowie die Stiftung El Dorado aus dem Land abzuziehen. Auch ein neuer Konflikt beschäftigt Organisationen wie CRIPDES. Das Gesetz sieht ein vollständiges Verbot des metallischen Bergbaus in El Salvador vor und somit nicht nur des industriellen, sondern auch des sogenannten kleinen Bergbaus. Im Verwaltungsbezirk La Union suchen einige hundert KleinschürferInnen in selbstgegrabenen Tunneln informell nach Gold. Sie befürchten nun eine Kriminalisierung und den Verlust ihrer Einkommensquelle. Es kam bereits zu ersten Streitigkeiten zwischen AktivistInnen und KleinschürferInnen in der Region. Das Gesetz sieht für KleinschürferInnen einen Übergangszeitraum nach Inkrafttreten von 2 Jahren vor, in denen sie sich einer neuen Einkommensquelle widmen können. Der Staat will ihnen dafür Beratung sowie finanzielle und technische Unterstützung anbieten. Das Gesetz ist nicht zuletzt ein beispielloser Erfolg internationaler Solidarität. Die International Allies Against Mining in El Salvador mit Mitgliedsorganisationen unter anderem in Kanada, den USA, Australien und Deutschland haben die Zivilgesellschaft in El Salvador durch Delegationsreisen, Petitionen und offene Briefe an EntscheidungsträgerInnen unterstützt. Das CIR hat sich aktiv an diesen Solidaritätsaktionen beteiligt. Der Runde Tisch gegen Bergbau in El Salvador hat auch immer wieder den Austausch mit betroffenen Gemeinden in anderen Ländern, auch in entlegenen Erdteilen, gesucht. Zuletzt besuchte der Gouverneur der philippinischen Provinz Nueva Vizcaya das mittelamerikanische Land. Die Regierung der Philippinen suspendierte kürzlich ein Bergbauprojekt von Oceana Gold. Der Gouverneur fand bei seinem Besuch deutliche Worte. Die Realität des sogenannten verantwortungsvollen Bergbaus von Oceana Gold auf den Philippinen ist ein Desaster. Urteilt nach dem Verhalten von Oceana Gold in meinem Land, nicht nach ihren Versprechen. Das Gesetz könnte auch den Anti-Bergbau-Bewegungen in den mittelamerikanischen Nachbarländern, in Lateinamerika und weltweit Rückenwind verleihen. Auch Protestbewegungen, die sich für eine faire Handels- und Investitionspolitik weltweit einsetzen, sollten sich auf den Fall berufen. Schließlich zeigt er, dass internationale Schiedsgerichtsverfahren zu Investitionsstreitigkeiten nicht nur Konflikte anheizen, sondern auch demokratische Prozesse behindern. Das Gesetz konnte nämlich erst verabschiedet werden, nachdem eine hohe Strafzahlung wegen einer vermeintlich investitionsfeindlichen Politik El Salvadors abgewendet werden konnte. Musik.